Tag, Frau Crane. Guten Tag. Frage an die amerikanische Staatsbürgerin. Sind Sie froh, dass ein amtierender US-Präsident so positiv empfangen wird, anders als das bei seinem Vorgänger der Fall war in Deutschland? Das kann man durchaus sagen. Das ist sehr erleichternd. Meine Arbeit ist wesentlich angenehmer geworden seit letzten November. Und ich erlebe immer noch wirklich eine große Begeisterung für diesen Präsidenten. Und das ist sehr wohltuend nach den Jahren, in denen man immer wieder ein Spagat machen müsste, die amerikanische Politik zu erklären, wo sie zum Teil wirklich sehr schwer verständlich war. Man spekuliert ja ein bisschen schon seit längerem darüber, wie ist denn das Verhältnis zwischen der Kanzlerin und Barack Obama? Die Kanzlerin hätte lieber John McCain gesehen. Sie hat Barack Obama untersagt, vor dem Brandenburger Tor aufzutreten letztes Jahr. Was ist von all dem übrig geblieben? Meiner Ansicht nach wird das sehr überbewertet. Ich denke, das ist nicht der Präsident, der jetzt fast ein Jahr lang schmollt, dass er nicht vor dem Brandenburger Tor auftreten dürfte. Das hat er heute auch gesagt in der Pressekonferenz. Es gäbe sehr, sehr viel wichtigere Themen. Barack Obama ist ein sehr pragmatischer Politiker, der weiß, mit welchen Ländern er arbeiten muss, wenn er was erreichen will. Und Deutschland gehört natürlich dazu. Das sind sehr, sehr wichtige Problemfelder, auf denen die Deutschen für ihn ganz wichtige Vermittler sind, unter anderem zum Beispiel in Bezug auf Russland oder Iran. Und das wird sicherlich nicht so sein, dass er irgendwelche Ressentiments jetzt die ganze Zeit hegt. Wieso kommt er nicht nach Berlin? Da wird auch was hineininterpretiert. Also dieser Besuch wurde geplant auf eine Einladung hin von Nicolas Sarkozy wegen des Jahrestages in der Normandie. Das war ein sehr fester Termin und dann eben die große Rede in Kairo dazu. Und Deutschland ist tatsächlich eine Etappe bei dieser Reise und nicht die wichtigste. Dafür ist Barack Obama aber schon mal zweimal in Deutschland gewesen. Und ich persönlich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn er nicht schon eine Einladung für November hätte, für den Mauerfall-Jahrestag und dass er vielleicht auch noch mal kommt. Von daher soll man das wirklich nicht jetzt zu sehr, zu viel da hinein interpretieren. Ich denke, er und Angela Merkel haben tatsächlich ein freundschaftliches, produktives Verhältnis, arbeiten ganz gut zusammen. Es ist vielleicht nicht ganz so warm als von George Bush zu Angela Merkel. Bush hat sie sehr, sehr bewundert, das wissen wir. Aber das muss auch nicht immer sein. Und Barack Obama ist auch nicht ganz der Typ vielleicht. Er hat vorhin in der Pressekonferenz ja gesagt, Deutschland ist ein Freund und ein kritischer Partner. Wie interpretieren Sie den Begriff kritischer Partner, den er da benutzt hat? Das heißt ganz einfach, sehr, sehr wichtige Partner. Und das ist es auch. Die deutsche Wirtschaft, eine natürlich der größten, wichtigsten der Welt. Dann eben die Deutschen, wie gesagt, als Vermittler auch gegenüber Russland. Und Russland ist für Barack Obama ein sehr, sehr großes, wichtiges Themengebiet. Und auch die deutsche Rolle in dem Versuch, eine Lösung für Iran zu finden. Die Deutschen handeln weiterhin relativ viel mit Iran. Auch das natürlich ein Thema, was die zwei heute besprochen haben müssten. Es gibt sehr viele verschiedene Problemgebiete, auf denen hier die Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist. Und von daher eben kritische Partner im Sinne von ganz bedeutende Partner. Die freie US-Journalistin Melinda Crane in Berlin für uns hier im Deutschlandfunk. Dankeschön, Frau Crane. Wir wollen noch mal kurz einen Tag.